Fehler, die ich mache, wenn ich rap. Du könntest ihn viel besser mischen, diesen einen Track. Und überhaupt sind meine Songs an sich zum größten Teil so wack. Du hörst sofort den monotonen Flow, so einseitig und schlecht. Doch du weißt nicht, wie sich die Juice in deiner Hand fühlt beim Lesen. Der Mix, der Top des Sammy Chronik, Prinz Pi und Kollege. Wie die Stimme deiner Mutter durch das Haus tanzt, wenn sie jeden der Verwandten stolz dazu zwingt, sich die Zeitschrift zuzulegen. Du bist jede der Bewegungen bewusst, die ich da mache. Auf der Bühne meine Luft reicht nicht, um's allein zu packen. Mein Backup war zu spät, hier und da und dort verpasste er den Einsatz um eine Dreiviertelsekunde, was für Naffe. Doch du kennst nicht das Gefühl, wenn du vom Backstage eine Masse Fans nach dir rufen hörst und du denkst, ach du Kacke. Wie ich das Splash-Künstlerband am Handgelenk ständig zum Lachen und Grinsen bringt innen drin und so lese ich deine Hassmails. Du nennst mich Hurensohn, Schwanz zu klein, Klappe groß und ich stell mir vor, du sitzt gerade vor dem Monitor und werde traurig, weil ich glaub, du würdest gerne mit mir tauschen. Nein, ich weiß, du würdest so gerne mit mir tauschen, Bruder. Das ist für meine Brüder, die es niemals schaffen, werden alleine sterben, darum alles an mir hassen. Ihre Worte werden nie gehört, die Texte nur gelesen von anderen ihrer Art, den Versagern dieses Games. Dabei würde ich dich so gerne bei der Hand nehmen, Bruder. Komm auf die Bühne, glaub mir, du bist nie wieder ein Loser. Ein gesichtloses Nichts, nie wieder nur ein Wicht, der hinterlistig ist, denn sonst beachtet man ihn nicht. Du siehst direkt, ich mach auf Bildern immer ein auf harte Miene. Meine Hamsterbacke aushänge, Schild für Steroide. Versuch hart rüber zu kommen, in den Songs dann ein auf Diebnis. Das Layout vom Cover macht dir wässrige Augen wie Zwiebeln. Doch du setzt es nie einen Fuß in einen Klamottenladen, wo Poster von dir die Wand zählten, andere dich fragten. Nach Fotos und Autogrammen, die du gabst, war voller Scham. Es rötet doch stolz, denn der Weg bis hierhin war sehr lang. Meine Feature-Gäste mies, 3P war eh ein Witz. Und während ich das lese, Bruder, frage ich mich nichts, außer jemand, der doch täglich vor dem Scheißcomputer sitzt und anonym die Rap-Welt beurteilt hat, doch sicherlich Vorbilder und Idole, Helden in dem Ganzen bist. Nur leider haben sie nie, wie ich, ne SMS gekriegt von ihren Idolen, die ihn schreien. Ich bin wirklich stolz auf dich. Stattdessen schreibst du verdeckt, ich sei ne Bitch, ich bitte dich, Bruder. Das ist für meine Brüder, die es niemals schaffen, werden alleine sterben, darum alles an mir hassen. Ihre Worte werden nie gehört, die Texte nur gelesen von anderen ihrer Art, den Versagern dieses Games. Dabei würde ich dich so gerne bei der Hand nehmen, Bruder. Komm auf die Bühne, glaub mir, du bist nie wieder ein Loser. Ein gesichtloses Nichts, nie wieder nur ein Wicht, der hinterlistig ist, denn sonst beachtet man ihn nicht.